Diskussion. Einzelkinder haben mehr Spaß am Leben. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, indem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, er, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Verwöhnte Jugendliche, Egoismus, Neigung zur Einsamkeit, Ausnutzung der Eltern. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Ich vertrete den Standpunkt, dass Einzelkinder sicher mehr Spaß am Leben haben. Ich selbst bin es ja auch und ich weiß aus Erfahrung, dass es so ist. Würde ich in einer Großfamilie leben, wäre mein Leben ein einziges Chaos. Ich meine, ich müsste morgens eine Stunde auf das Badezimmer warten, weil ich eine Schwester hätte, die Stunden für ihr Make-up bräuchte. Das bleibt mir zum Glück erspart. Meinen Sie nicht, dass Einzelkinder egoistisch sind, weil sie ohne Geschwister aufgewachsen sind und nicht gelernt haben zu teilen? Egoistisch? Was meinen Sie damit? Ich bin kein Egoist. Egoistisch wäre eine Schwester, die mich eine Stunde vor dem Badezimmer warten ließe. Übrigens entfallen so automatisch auch Sprüche wie »Deine Schwester hat aber nie so schlechte Noten in Mathe gehabt«. Das ist ebenfalls ein Vorteil. Ich genieße es, dass ich meine Eltern für mich allein haben kann. Geben Sie es zu. Alles haben können ist cool. Teilen ist schlecht. Halten Sie sich für einen verwöhnten Jugendlichen? Wieso verwöhnt? Es ist viel ruhiger bei uns. Es gibt niemanden in der Familie, mit dem man sich um etwas streiten muss. Und wenn sich meine Eltern streiten, kann ich Partei ergreifen und den Richter spielen. So oder so gewinne ich immer. Aber gehen Ihre Eltern aus, sitzen Sie ganz allein daheim. Das ist langweilig und öde. Wieso denn? Ich habe reichlich Freunde, mit denen ich etwas unternehmen kann. Langeweile kenne ich nicht. Viele denken, Einzelkinder sind asozial und können Kontakte schwerer aufrechterhalten. Ich versichere Ihnen, ich bin ein sehr freundlicher und sozialer Typ. Ich lehne die Meinung ab, dass Kompromissbereitschaft ein Fremdwort für Einzelkinder sei. Ich kenne sehr gut das Gefühl, auf etwas zugunsten anderer, zum Beispiel meiner Eltern, zu verzichten. Daher werde ich sicherlich keine Partnerschaftsprobleme haben. Mag schon sein, aber Einzelkinder haben eine starke Neigung zur Einsamkeit und wollen später selbst keine Großfamilien haben. Das stimmt ganz und gar nicht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich viele Kinder haben werde. Hätte ich nur einen Sohn, würde ich nur ungern zuschauen, dass er an der Spitze der Familienhierarchie steht und mich wie ein König herumkommandiert.